Hallo und herzlich willkommen zur 118. Ausgabe des E-Government-Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe wieder meinen Gast. Und zwar einen Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue und wir sehr lange schon miteinander reden wollten. Ich habe heute zu Gast Anke Domscheit-Berg. Hallo Anke. Hallo Thorsten. Schön, dass du da bist und vielleicht fangen wir gleich an, indem du dich ganz kurz vorstellst. Ich bin aktuell Digitalpolitikerin. Früher hatte ich eher das Label Netzaktivistin, aber seit 5 Jahren sitze ich im Bundestag als digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Mit dem Thema E-Government verbindet mich aber eine viel längere Geschichte. Ich war nämlich, bevor ich in die Bundespolitik gegangen bin, einige Jahre als Publizistin unterwegs, seit 2011. Und davor war ich fast 15 Jahre in der IT-Industrie. Und die meiste Zeit hatte ich mit Public Sector und E-Government zu tun, unter anderem als Unternehmensberaterin, wo ich auf diversen E-Government-Projekten unterwegs war. Als Netzaktivistin hatte ich auch damit zu tun. Das war so seit vielleicht 2007. Da hat mich das Thema Open Government besonders beschäftigt, nämlich wie kann man Politik und Verwaltung mit den Möglichkeiten des Internets transparenter und partizipativer gestalten? Wie kann man einfach besseres Government machen mit den Möglichkeiten, die es gibt? Ja, und ansonsten, ich bin aus Brandenburg da aufgewachsen, habe mich ein bisschen rumgetrieben in der Welt und bin jetzt aber wieder in Brandenburg gelandet seit einiger Zeit, wohne im Norden von Berlin, kurz vor MacPom. Bin verheiratet, habe 5 Katzen und ein Kind. Das Kind ist allerdings schon 22. Okay. Ja, und ich spinne allerdings buchstäblich. Wenn mir der Bundestag zu sehr auf den Senkel geht oder ich extrem gestresst bin und ich muss mich mal so richtig entspannen, dann mache ich das tatsächlich am Spinnrad und spinne alles, was Haare hat. Also auch Hundewolle, Katzenwolle, Alpaka-Wolle, das stimmt, Kamelwolle. Das sieht man, wenn alles, man dir auf Social Media folgt. Ja, ja, alles aus Brandenburg sozusagen. Ne? Selbst die Alpakas wohnen hier in Fürstenberg. Und das macht echt Spaß. Also ganz, ganz früher habe ich ja mal freie Textilkunst noch in der DDR studiert. Das ist so das kleine Überbleibsel, dass das Textile mich immer noch ein bisschen erdet und glücklich macht. Und ihr habt einen Bahnhof, habe ich gesehen. Ja, und Bahnhof. Und da sind wahrscheinlich auch kleine Alpakas mit drin, oder? Ja, die sind über das Jugend-Hack-Lab drin. Genau. Das Jugend-Hack-Lab hatte die Alpakas quasi als Motto-Tierchen. Und unser Bahnhof, der sogenannte Verstehbahnhof, der befindet sich auch in Fürstenberg an der Havel im Bahnhofsgebäude drin. Das ist nicht der komplette Bahnhof, aber große Teile davon. Und der ist an den Wochenenden oder jedes zweite Wochenende ist das auch ein Jugend-Hack-Lab. Und ansonsten ist das ein ganz großartiger Bildungsort, vor allem für Kinder und Jugendliche mit einem riesigen Makerspace, der ganz großartig ausgestattet ist mit einem digitalen Klassenzimmer in der Kelleretage. Mit so einer Art Wohnzimmer. Da gibt es auch einen richtig tollen Podcast-Tisch, wo die Medien-AG der Grundschule jetzt also auch die wichtigsten Dinge rund ums Podcast lernt. Ja, und dann gibt es die Maschinisti-AG. Die lernen gerade immer so 8 Wochen eine Maschine näher kennen, zum Beispiel einen Lasercutter oder die 3D-Drucker oder unsere Stickmaschine, die 10 programmierbare Nadeln hat, also einzeln programmierbar. Mhm. Da ist schon ziemlich cooler Scheiß und die Kinder schätzen das auch sehr. Und vor allem ist das aber die Initiative meines Mannes, der die meiste Zeit da unterwegs ist. Ich habe das mitgegründet und mit aufgebaut, aber neben dem Bundestag hat man dafür ja im Prinzip kaum noch Zeit. Also da säuft sich immer ein wenig. Aber es ist jetzt auch ausgezeichnet als digitaler Ort im Land der Ideen, unser Verstehbahnhof. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich komme leider viel, viel, viel zu selten da in die Ecke, sonst hätte ich mir schon längst mal angeschaut. Ich sehe immer nur die Bilder im Internet. Und wenn du mal ein Foto machst auf Social Media oder ähnliches. Ist eine Reise wert. Also von Berlin nur eine einzige Stunde mit dem RO5. Wer sich da interessiert, einfach unter www.verstehbahnhof.de unter der Kontaktadresse Kontakt aufnehmen und einen Besuch vereinbaren. So, jetzt versuche ich mal wieder eine Überleitung mit angekündigt. Und weil du so viel verstehst, vor allen Dingen zum Thema Digitalisierung und öffentliche Verwaltung, deswegen habe ich dich heute nochmal extra eingeladen, weil du im Rahmen deiner Aufgaben im Bundestag auch eine kleine Anfrage gestellt hast zu einem Thema, was uns Hörerinnen und Hörer und alle so in der öffentlichen Verwaltung sehr beschäftigt, das OZG. Und wir haben uns vorgenommen, uns so ein klein wenig daran zu orientieren und lang zu hangeln über unser Gespräch. Und Ja, wie kam es eigentlich dazu, dass du die Anfrage gestellt hast? Naja, so langsam näherte sich ja die Deadline des OZG. Also Dezember 2022 soll ja theoretisch das Wunder passieren und diese fast 600 Online-Leistungen oder Leistungspakete verfügbar sein. Aber das Dashboard, das es dazu gibt, um den Fortschritt zu messen, das zeigt den ja gar nicht. Also das war ja eigentlich schon seit Jahren absehbar. Erst gab es gar kein Dashboard, da wusste man überhaupt nichts. Dann gab es das Dashboard. Und da habe ich dann auch mal gefragt, was heißt denn das, wenn da dran steht, so und so viele Dienstleistungen sind jetzt quasi abgehakt, ne? Und ich habe also mal so schlichte Fragen gestellt, wie viele Dienstleistungen sind denn in jedem Ort in Deutschland Ende zu Ende elektronisch machbar von diesen, die da abgehakt sind? Und da kam als Antwort irgendwie 45 und da waren, glaube ich, schon auch viel, viel mehr als vermeintlich abgehakt. Weil die ja, also wahrscheinlich wissen das die HörerInnen alle längst, aber abgehakt wird das halt, wenn ein einziger Bestandteil aus dem Leistungsbündel die Voraussetzung erfüllt. Und zwar reicht es schon, wenn das in einem einzigen Ort irgendwo in Deutschland, ja in kleinst hinter Posemuckel, wenn das da existiert, dann ist das sozusagen für die ganze Bundesrepublik ein Haken dran. Und das ist einfach hart in die Tasche gelogen. Das hat ja nicht zuletzt auch der Bundesrechnungshof bemängelt, dass man keine wirkliche Transparenz darüber hat, was es eigentlich tut. Und so ganz eigentlich soll das OZG ja dazu führen, dass die Verwaltung digitalisiert wird. Und das passiert ja erst recht nicht. Also es ist ja gar keine Ende-zu-Ende-Digitalisierung, sondern das ist halt so eine Schaufenster-Digitalisierung, wo so das Frontend einem ermöglicht, dass man Felder elektronisch ausfüllt. Aber am Ende fällt ja doch wieder ein Ausdruck bei raus, wo irgendeiner die Daten nochmal neu eingibt. Ne? Ja, aber das Online-Zugangsgesetz macht ja genau das, wie es heißt. Online-Zugang schaffen, mehr nicht. Also ja, wie es hinten weitergeht, da hat man einfach nicht mitgedacht. Leider war, aber trotzdem falsch. Und ich habe auf jeden Fall gedacht, dass man so, wenn sich das Ende des Jahres nähert, und im Mai gab es ja dann noch diesen OZG-Booster, auf den man sich da geeinigt hatte, dass da 35 andere Dienstleistungen auf jeden Fall bis Ende des Jahres kommen sollen, was sie natürlich nicht werden. Und da habe ich mal versucht, einfach eine bessere Datenlage zu bekommen. Also wo stehen wir denn eigentlich? Und auch ein bisschen auf den Busch zu klopfen, was bestimmte Dinge angeht, von denen ich auch mit meiner etwas längeren Projekterfahrung, ja, was ich denken würde, was Erfolgskriterien sind, zum Beispiel vernünftige Standards und Schnittstellen zu haben und eine Verbindlichkeit für solche Standards. Das heißt, ich habe auch ganz gezielt nach wunden Punkten gefragt, um herauszufinden, wie sieht's denn damit aus, weil ich eine Antwort darauf wollte, warum geht's denn eigentlich seit so vielen Jahren so überhaupt nicht voran? Ja, beim Thema Schnittstellen, don't get me started, da fange ich direkt gleich an zu schimpfen, weil wir haben wie immer erstmal das Dach gebaut und eine schöne Fassade und wir haben alles andere vergessen, was man eigentlich in so einem Haus braucht. Ja, vor allem das Fundament. Wir haben die Basisdienste und die Standards vergessen. Und es ist, glaube ich, wenn ich sagen müsste, welcher Satz ist der, der dich am meisten erschreckt hat oder erschüttert hat oder geschockt hat in dieser ganzen Antwort der kleinen der Bundesregierung auf die kleine Anfrage. Das waren ja, weiß ich gar nicht, wie viele Seiten. Ich muss gerade mal abgucken, liegt ja neben mir, 38 Seiten. Das war der Satz, in dem ich gefragt habe nach den Standards. Und da kam, ja doch, die sind total entscheidend und super wichtig. Und man würde jetzt mit den Ländern darüber reden, welche Art von Standards man bräuchte und auf welche Art Prozess man da welche findet. 5 Jahre nach Beginn des OZG fängt man quasi an, über Standards zu reden, welche man braucht und wie man sie festlegt. Also das war so der Moment, wo ich dachte, wo ist die nächste Wand, in die ich rennen kann? Also kommst du aus dem Facepalmen gar nicht mehr raus, wenn du sowas liest. Also ich verstehe das immer noch nicht. Es macht mich immer noch völlig fassungslos. Ja, zumal wir ja eine Organisation haben, die für die Standards zuständig ist, die bei einem Bundesland, und zwar bei einem relativ kleinen sogar, verortet ist, was quasi die Herrschaft über die Standards hat, schon seit Jahren. Und ich finde, in manchen Fällen machen sie es sehr, sehr gut, aber wenn es darum geht, Änderungen zu machen oder neue Standards reinzubringen, da hat die COSIT ein Problem. Ja, weil sie hat die Kompetenz dafür gar nicht. Und zwar im Sinne von, sie darf das gar nicht. Das war exakt eine Sache, wo ich auch noch mal näher nachgehorcht habe. Weil einerseits finde ich, ja, die machen im Prinzip gute Arbeit. Aber es gibt auch Akzeptanzprobleme, wenn du das halt in so einem kleinen Bundesland wie Bremen ansiedelst und dann soll das halt Bayern und Nordrhein-Westfalen übernehmen. Da gibt's einfach so gewisse Barrieren, die einfach unnötig sind. Und da verstehe ich nicht, warum man das nicht woanders aufhängt. Weiß ich. Also die ganze Einheit kann man ja als Einheit belassen, ja, aber sie administrativ woanders aufhängen mit einer größeren Verortung im Prinzip. Und ich glaube, man muss ihnen auch die Kompetenzen erweitern. Man muss ihnen die Erlaubnis geben, auch Initiativstandards entwickeln zu dürfen. Und das ist ja leider nicht der Fall. Also im Moment läuft das ja nur so, dass der IT-Planungsrat sich gemeinsam darauf einigt, dass es da irgendeinen Standard braucht und der erteilt dann den Auftrag. Und dann müssen die da halt den Standard entwickeln und zur Abnahme geht es dann wieder in den IT-Planungsrat und dann müssen die das abnicken und erst dann ist er in der Welt. Und da der IT-Planungsrat sich aber nur, weiß ich nicht, du weißt vielleicht genauer, 2 bis 3 Mal im Jahr ungefähr trifft und dann ja auch nicht 12-Stunden-Meetings, sondern vielleicht so ein halber Tag und die Agenda, da gibt's ja ein bisschen was zu besprechen, das ist ja auch nicht klein. Also, dass da die Zeit gar nicht ausreicht, so über operative Standards zu sprechen und da einfach auch schlicht mal ein halbes Jahr verloren geht, nur weil das nächste Meeting nicht anberaumt ist, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Also da bräuchte es eigentlich so eine Einrichtung, die auch initiativ arbeiten kann. Aber gefühlt ging es früher einfacher und schneller. Also ich durfte selbst an dem XML-Standard mal dabei sein. Will jetzt nicht sagen mitarbeiten, aber ich durfte mal dabei sein, als der erstellt wurde. Und da haben sich tatsächlich die Stakeholder getroffen im BMI, saßen an einem Tisch und haben über die Punkte gesprochen, die neu gemacht werden sollen im XML-Standard. Und das ging relativ fix, relativ fix in unseren Maßstäben. Aber es saßen alle Stakeholder an einem Tisch und haben sich geeinigt, wie man die, da ging es um das Bundesmeldegesetz, was damals neu war oder was damals angekündigt war, das sauber in XML abbilden zu können. Und da haben sich da saßen die Softwarehersteller, da saßen Vertreter von Kommunen, da saßen Vertreter von BMI, saßen damit an einem Tisch und haben diesen Standard erweitert, getestet und dann ausgerollt. Und seit das Ganze über den IT-Planungsrat geht, dauert es gefühlt ewig und geht nicht voran. Ja, glaube ich sofort. Also es ist einfach ein unnötiges Bottleneck, das man da eingebaut hat. Genau. Also es gibt ja noch einen anderen Standard oder eine andere Standardisierungsebene, den FIM, der hat es ja geschafft, jetzt endlich auch ein Produktmanagement in der FITCO zu bekommen. Und FIM ist das föderale Informationsmanagement, womit man die ganzen Prozesse beschreiben kann. Ich finde, der nächste logische Schritt wäre, dass tatsächlich auch die COSIT zur FITCO wandert. Zur FITCO, ja, genau das wäre auch mein Gedanke. Einfach zur ja, das dort aufhängen, das macht total viel Sinn. Vielleicht muss man auch der FITCO dann noch ein bisschen mehr Kompetenzen geben, weil die dürfen ja aktuell nur arbeiten, wenn sie den Auftrag vom IT-Planungsrat bekommen. Das ist ja der sogenannte Arbeitsmuskel des IT-Planungsrats. Aber vielleicht dürfen die auch mal initiativ arbeiten. Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Geschichte. Nee, absolut nicht. Weil gerade wenn du dich Tag ein, Tag aus mit genau dieser einen Geschichte beschäftigst, glaube ich, dass du auch viel dichter dran bist am operativen Leben und dann auch... Ja, du kannst einfach viel schneller reagieren. Also, wenn das immer die komplette hierarchische Leiter so von oben nach unten klettern muss, ich glaube, das dauert einfach viel zu lange. Also man muss da bestimmte Rahmenbedingungen schaffen, das ist klar. Und von mir aus können sie es auch abnehmen, aber dass sie nicht mal einfach losreiten dürfen, das kann ich nicht verstehen. Ja, ich hoffe, da wird sich noch was ändern. Aber gehen wir nochmal zurück zu deiner kleinen Anfrage. Du hast natürlich auch so Sachen gefragt, es sind ja wahnsinnig viele finanzielle Mittel bereitgestellt worden. Das sind ja 3 Milliarden Euro, das ist ja Wahnsinn, die in dem Corona-Paket zur Verfügung gestellt wurden und noch zusätzliche Mittel aus dem ersten Konjunkturpaket, glaube ich. Also wir sind bei fast 4 Milliarden Euro, die da für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zur Verfügung, zumindest für die Umsetzung des OZG zur Verfügung gestellt wurden. Und da hast du gefragt, wie es da ausschaut. Wo sind die Mittel hingeflossen? Wie sind sie abgeflossen? Und wer hat was gekriegt? Ja, offenbar hat der Bund, die Bundesregierung gar nicht so einen guten Überblick. Witzigerweise widersprachen sie sich da selber. Also es steht ja zum Beispiel auf dem Dashboard, kann man ja auch die Mittel angucken. Da steht zumindest, wie viel es geben soll. Also da gab es im Corona-Konjunkturpaket 1,6 Milliarden für die Länder. Und auf dem Dashboard steht explizit für Investitionen der Länder diese 1,6 Milliarden. Und der Bund wiederum, der hat für seinen Teil OZG 600 Millionen. Und ich habe dann also abgefragt in meiner kleinen Anfrage, wie viel jeweils davon abgeflossen ist. Die Antwort war 21% der Ländermittel, 28% der Bundesmittel. Aber in der Antwort selber stand sinngemäß drin, dass die 1,6 Milliarden für Bund und Länder seien. Aber das steht auf dem Dashboard halt anders. Das war auch anders gedacht, also als die 3 Milliarden. Ja, natürlich war das anders gedacht. Und ich glaube, da hat derjenige, der diese Frage beantwortet hat, gerade nicht so direkt den Durchblick gehabt. Aber das passiert öfter in kleinen Anfragen, dass da lustige Widersprüche dabei rauskommen. Ein Problem ist auf jeden Fall, ich habe diese kleine Anfrage ja sehr gut vorbereitet. Ich habe also unendlich viele Vorgespräche geführt mit allen möglichen Stakeholdern, von Bürgermeistern bis hin zu Leuten, die in der Wissenschaft sich mit E-Government befassen, mit allen möglichen Leuten auch aus Organisationen, die damit zu tun haben, die wir zum Teil auch schon genannt haben, aber die ich nicht spezifizieren möchte aus Gründen. Und da kam zum Beispiel von Bürgermeistern das Feedback, also zum Beispiel von kleinen, armen Brandenburger Kommunen, die ja um mich herum weit gestreut sind, dass die auch schlicht ein Geldproblem haben. Die können sich das nicht leisten. Und die sagen, es kommt bei ihnen halt nichts an. Es gibt ja Bundesländer, die reichen die Finanzierung des Bundes im Prinzip durch. Und da können die Kommunen, sagen wir mal, so gut wie kostenfrei das umsetzen, weil sie einfach eine massive Finanzierung auch von den Ländern bekommen. Und da habe ich dann halt auch gefragt, wie kann man denn das einfacher machen für arme Kommunen? Welche Länder zum Beispiel machen das überhaupt so, dass sie die Gelder richtig durchreichen? Auch die Frage konnte man mir zum Beispiel nicht beantworten, weil man sagt, das ist Sache der Länder. Für die Kommunen hat man keinerlei Zuständigkeit. Ja, weiß ich, Verfassung, stimmt alles. Aber wo ist denn das Problem, in so einen IT-Planungsrat reinzugehen, wo alle 16 Länder sitzen und zu fragen, hey ihr, wer von euch gibt denn das Konjunkturpaket Geld weiter an die Kommunen, sodass die das ohne finanzielle Hürde wenigstens eine andere Hürden, die Kompetenzhürden sind ja immer noch da, aber dass man wenigstens als arme Kommune nicht die Entscheidung hat, ob man jetzt eine Kita baut, ja, oder irgendwas Kaputtes repariert oder so ein OZG umsetzt, dann fällt halt das OZG immer hinten runter. Aber so eine Frage stellt da halt keiner, ne? Wobei die Finanzierung ja auch bedeutet, wenn ich so eine Finanzierung beantrage, dass ich das erste Jahr nach der Produktivsetzung es kostenlos oder für das erste Jahr sind die Betriebskosten mitgedeckt durch die Finanzierung. Das heißt, für das erste Jahr wäre auf jeden Fall für alle Kommunen der Betrieb oder die Anwendung des Online-Dienstes kostenlos. Wobei Kommunen ja auch längerfristig denken. Ja, die, genau. Die sagen sich ja, wenn ich das implementiere, dann schalte ich das ja nicht nach einem Jahr ab. Also wenn die dann nicht wissen, was sie danach machen sollen und vor einem potenziellen schwarzen Loch stehen, dann ist das halt schwierig. Also das ist schon noch ein Problem, mit dem man sich befassen müsste. Ich habe an einer Stelle auch gefragt, es gab ja aus Thüringen, hatte ich das mitgeteilt bekommen, als Feedback, dass die festgestellt haben, dass die Übernahme einer EFA-Leistung, so einer für alle Leistung, wenn sie die jetzt übernehmen würden in Thüringen, dass das für sie teurer ist, als wenn sie die selbst entwickeln lassen. Also als Beauftragung bei irgendwem. Und da habe ich gefragt, also wie kann denn das eigentlich sein? Sinn der Sache ist ja, dass es für alle nicht nur einheitlicher wird, sondern dass man irgendwo ja auch Ressourcen spart, ne? Schlicht auch Geldressourcen. Und das, wie kann denn das eigentlich mehr kosten, als wenn man das nochmal beauftragt? Das ist ja komplett widersinnig, gegen jede Logik. Und da kam als Antwort eigentlich keine wirkliche Antwort. Also das schien denen so ein bisschen egal zu sein. Da stand also so ein Laber-Laber, so nach dem Motto, man muss ja den gesamten Nutzen betrachten für die gesamte Gesellschaft in der Bundesrepublik, nicht nur für dieses eine Land. Ja, aber so ein armes Land sieht es ja anders. Das denkt naturgemäß erstmal an das eigene Fürstentum. Und wenn es für das eigene Fürstentum mehr kostet, eine EFA-Leistung zu übernehmen, ist denen der gesamtgesellschaftliche Nutzen möglicherweise ein bisschen Schnurzpiep. Ja. Also da muss man sich doch aber erstmal fragen, warum ist denn das überhaupt so und kann man das abstellen? Ich glaube, da habe ich, glaube ich, sogar eine Antwort. Ja, erzähl mal. Und zwar, ich arbeite ja bei einem IT-Dienstleister. Wir haben zum Beispiel für Brandenburg den Aufenthaltstitel gemacht. Und daher habe ich ein bisschen Einblick, wie man sowas schön in Open Source machen kann. Der Code ist noch nicht öffentlich. dauert noch einen Moment, aber es ist Open Source. Und ich habe auch Einblick, wie andere das gemacht haben. Andere haben zum Großteil proprietäre Basissysteme genommen, irgendwelche Online-Formulare gebastelt und hinten dran die Prozesse gehängt. Und wenn ich das jetzt nachnutzen möchte als Kommune oder als Land, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann das beim Herstellerland as a Service einkaufen. Wenn ich es mir aber selber auf meinen eigenen Maschinen oder meinem eigenen Rechenzentrum laufen lassen will, muss ich zusätzlich die Lizenz von dem Basissystem kaufen und dann zusätzlich kriege ich dann noch die Online-Dienste. Wie das dann verrechnet wird, weiß ich nicht. Aber es heißt, ich muss immer irgendeinen proprietären Quatsch einkaufen und bei mir laufen lassen. Es geht so schön in Open Source, wo ich das auch noch schön containerisieren kann mit auf Kubernetes-Basis, wie so genauso wie das die deutsche Verwaltungscloud-Strategie vorsieht. Und dann kann ich das einfach über den Zaun werfen, Rechenzentrum starten, hochlaufen, fertig, läuft, konfigurieren. Und so könnte das eigentlich für jeden Online-Dienst ausschauen. Man hat aber vergessen, in das OZG oder in das EVA reinzuschreiben, dass es verpflichtend in Open Source umgesetzt werden muss. Man hat nur gesagt, das wäre schon ganz gut, wenn das ein Open Source wäre. Ja, und also die Unverbindlichkeit ist ein Dauerproblem. Ja. Also auch die Konjunkturpaketmittel, diese 3 Milliarden, von denen wir schon gesprochen haben, sollen ja theoretisch 6 Grundprinzipien befolgen. Und dazu gehört zum Beispiel, einheitliche Standards zu haben und Open Source zu sein. Mhm. Was natürlich Anke dazu gebracht hat, zu fragen, was davon ist denn eigentlich Open Source geworden? Mhm. Und die Antwort war, keine Ahnung. Also es soll, ich meine, stellt euch einfach mal vor, ihr habt einen kleinen Verein, ja, so wie unser Havelab-Verein, der Träger von dem Verstehbahnhof ist. Und wir kriegen von irgendwoher eine Stiftung oder öffentliche Mittel, keine Ahnung, kriegen wir Fördergeld. Und dann steht in dem Förderbescheid drin, aber es soll X sein. Und dann machen wir Y und es fragt auch nie wieder einer danach, wie wahrscheinlich ist dieser Fall? Der ist praktisch nicht existent. Man muss ja für jeden Bleistift nachweisen, dass es wirklich ein Bleistift der Stärke HB gewesen ist und nicht etwa einer nur in H. Also so auf dem Niveau findet das ja teilweise statt. Und hier wären mal so 1,6 Milliarden angeboten. So sollt ihr Open Source machen, aber ob ihr es tut, ist uns egal. Ja, zumindest wir kontrollieren es nicht. Ja, das ist doch das Gleiche. Also in dem Moment, wo ich niemals danach frage und auch überhaupt keine Ahnung habe, also wie kann man denn sagen, das ist auch im Koalitionsvertrag, steht es ja auch drin und auch in der Digitalisierungsstrategie, wenn ich mich richtig erinnere, steht es auch drin, dass man ja ganz viel Open Source will. Aber wenn man dann da, wo man sogar Mittelvergaben theoretisch daran knüpft, nicht mal danach fragt, kann man ja nicht mal, selbst wenn es ohne Sanktionen bleibt, ne, da gibt es ja wenig Möglichkeiten der Sanktionierung, aber wenn man nicht mal fragt und nicht mal so ein bisschen moralischen Druck aufbaut, dann ist halt wirklich das niedrigste Level nicht mal versucht. Das ist dann schon sehr bedauerlich, ja. Ja, das finde ich auch sehr schade. Ich bin ein großer Befürworter und großer Kämpfer für Open Source, gerade in der öffentlichen Verwaltung. Und dass das so wenig passiert und so wenig auch verstanden wird, warum Open Source für die öffentliche Verwaltung wichtig ist. Und warum Open Source keine Bastellösung ist von irgendwelchen Kellerkindern, die da ein bisschen was rumgeklöppelt haben. Open Source ist richtig fett ausgewachsene Software. Wenn jeder mal auf seinen Desktop draufschaut, da ist mindestens eine Open Source-Anwendung drauf. Mindestens. Und zwar ist der Browser. Und selbst der Microsoft-Browser ist inzwischen auf einem Open Source-Produkt basierend. Die meisten wissen gar nicht, dass das Open Source ist. Und deswegen finde ich es so, so schade und so schlimm vor allen Dingen auch, dass die öffentliche Verwaltung da nicht drauf setzt, um so ein bisschen unabhängiger zu, oder überhaupt unabhängiger zu werden von so großen Anbietern. Das müssen ja nicht unbedingt ausländische Anbieter sein. Das können ja durchaus auch deutsche Anbieter sein, wo man genauso einen Login-Effekt hat, wie wenn man zu den Big Five geht. Das ist im Übrigen ja auch ein Problem bei der Implementierung in anderen Bundesländern, dass dann die, also in den meisten Ländern gibt es ja so eine Haus- und Hoflieferanten im IT-Dienstleisterbereich und die stellen sich dann auch hin und sagen, oh nee, diese EVA-Leistung von dem anderen Land da, das geht gar nicht und ist nicht integrierbar und wahnsinnig teuer und hier in unsere wunderschöne Paradieslandschaft von IT passt das gar nicht rein, aber ich könnte da was handklöppeln, das wäre ganz genau maßgeschneidert für eure Landschaft und es passt dann halt proprietär zu den anderen schon existierenden proprietären Sachen dieses Haus- und Hoflieferanten dazu. Also das gibt es schon auch öfter mal, weshalb ich glaube, wir müssen auch das Vergaberecht ändern. Mhm. Wir müssen viel häufiger bei Ausschreibungen wahrscheinlich braucht man nicht mal das Vergaberecht ändern, aber dass man bei Ausschreibungen das einfach mit reinschreibt, dass zum Beispiel bestimmte Interoperabilitätsprinzipien eingehalten werden müssen. Vielleicht schreibt man auch Open Source hier und da als Requirement mit rein. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber das Mindeste wäre wirklich das Einhalten von Standards und Schnittstellen, dass die Dinge untereinander auch interoperabel sind und funktionieren müssen und eben nicht bloß mit den Haus- und Hofprodukten und deren Schnittstellen. Genau, wenn man nicht Open Source reinschreiben will, dann zumindest muss man reinschreiben, die Offenlegung des Codes und Hinterlegung irgendwo in einem Safe oder wo auch immer, sodass, wenn der Anbieter aus irgendeinem Grund diese Software nicht mehr weiterentwickeln kann, dass die von dem Dritten weiterentwickelt oder wenigstens gepflegt werden kann. Wir haben jetzt gerade von den 3 Milliarden gesprochen und gesehen, dass gar nicht so viel abgeflossen ist. Hast du in deiner Anfrage auch rausgefunden, was mit dem Rest passiert, was noch übrig bleibt? Das habe ich in der letzten Sitzungswoche im Digitalausschuss herausgefunden. Da war nämlich auch das BMI da und da ging es um den Haushalt 2023 für das BMI. Und ich habe gefragt, ob denn zum Beispiel für die Weiterentwicklung des elektronischen Personalausweis, insbesondere der Ausweis-App 2, ob da genug Kohle da sei und ob man, wie man vor einer Weile in der Anhörung zu digitalen Identitäten im Digitalausschuss versprochen hatte, es eine größere auch Aufklärungs- und Marketingkampagne geben soll, dass dieser eigentlich wirklich gute elektronische Personalausweis auch mal ein bisschen bekannter wird und es auch mehr Anwendungsfälle gibt. Und drumherum stricken sich dann noch ein paar andere Sachen. Und da fragte ich, was gibt's denn da für Haushaltsmittel und gibt's da genug? Und dann hieß es, die sind nicht getrennt ausgewiesen, aber es gäbe genug und das sind die übrig gebliebenen OZG-Mittel. Die werden also einfach jetzt noch ein Jahr weitergeschleppt und da sei noch total viel übrig und das wäre so eine großzügige Ausstattung dann auch für 2023, da könnte man das dann alles davon finanzieren. Und wo sind die Projekte? Also es kommt ja das Government 2.0, sag ich schon, das OZG 2.0. Aber die entscheidende Frage ist, wann? Ja. Die stand natürlich auch in meiner kleinen Anfrage. Ja, wann kommt denn dieses OZG 2.0? Und da kam eine Antwort, die gleichlautend auf mich viele andere Fragen in der Anfrage geschrieben worden ist. Nämlich, da sind wir im Gespräch mit den Ländern. Also wir führen da erste Gespräche mit den Ländern, war, glaube ich, die relativ wörtliche Formulierung da drin. Und das heißt halt, das kann dauern, ne? Keine Ahnung. Also ich habe auch gefragt, ob da in dieses den einen Satz noch, ob in diesem OZG 2.0 man dann auch mal wegkommt von dieser Schaufenster-Digitalisierung und ob man dann auch mal reinschreibt, dass es eine Gesamtprozess-Digitalisierung geben muss. Aber da kam auch nur, da führen wir halt Gespräche und das ist auch Teil dieser Gespräche. Ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann wird ja das OZG 2.0 nicht wirklich ein Gesetz, sondern es wird wieder nur so ein Artikelgesetz, wo man in viele Gesetze einzelne Artikel reinschreibt und dann das irgendwie mal zusammen veröffentlicht als, das ist jetzt OZG 2.0. Das halte ich auch nicht für zielführend. Ja, du sagst es. Also aber es wird ja vor allem, also eigentlich brauchen wir ja was, was den Geist des alten OZG völlig verändert. Mhm. Weil der Geist war ja mehr ein Gespenst, ja. Das war ja kein Esprit, sondern mehr ein Gespenstgeist. Und wir bräuchten eigentlich mal was mit Esprit, was so ein bisschen Dynamik reinbringt und von einem ganz, von einer ganz anderen Vision ausgeht, eben nicht mehr von diesen Schaufenstern, sondern von einer Ende-zu-Ende-Digitalisierung, das, was wirklich Verwaltungsdigitalisierung ist. Ich habe auch gefragt, ob die irgendwo gemessen wird, ne, woran man die festmachen kann, den Fortschritt der eigentlichen Gesamtverwaltungsdigitalisierung. Aber da kam dann nur, es gibt ja dieses Dashboard. Also das war schon wirklich eine gewisse Verarsche, weil auf dem Dashboard kann man sehr wenig sehen. Ja, sehr lustig, als ich deine Anfrage, also die Anfrage gelesen habe, da war ja eine der ersten Fragestellungen, die gestellt wurden, nach den Nutzungszahlen. Das fand ich schon irgendwie süß, aber es war mir klar, dass da keine Antwort geben wird. Ja, aber man fragt ja Fragen, auch wenn man die Antwort im Prinzip schon kennt, weil man es dann schwarz auf weiß von der Regierung hat und anders die Informationen verarbeiten kann, ne? Aber in der Tat kam dann sinngemäß zurück, keine Ahnung. Dafür sind ja die jeweiligen Anbieter der jeweiligen Leistungen, also Klammer auf, Länder und Kommunen in den meisten Fällen zuständig. Und das wissen man dann halt nicht, weil da stand dann, also freiwillig würden manche Länder manche häufig genutzten OZG-Leistungen dann auch weiterleiten. Und das fand ich dann mal eine ganz interessante, wirkliche Neuigkeit. Es sei noch zu Ende des Jahres 2022, ihr könnt alle zu kann sicher sein, ich werde danach fragen, sagen wir mal so im Januar, was es denn jetzt mit dem Fortschritt auf sich hat. Da soll es irgend so eine technische Plattform geben, auf der die Nutzerzahlen der OZG-Dienstleistung bundesweit irgendwie erfasst werden sollen, mit Schnittstellen in sämtliche Länder hinein und theoretisch auch in alle Kommunen. Ich weiß nicht, wie die das magisch herbeizaubern wollen in so kurzer Zeit, aber war angekündigt, steht da schwarz auf weiß. Davon habe ich tatsächlich gehört und ich habe auch tatsächlich davon gehört, dass daran etwas getan wird. Mehr kann ich nicht sagen, weil mehr Einblick habe ich nicht. Naja, wir werden es im Januar erfahren. Genau. Nochmal zum Thema OZG. Eine wichtige Frage ist ja auch nach dem Thema Sicherheit. Und da geht es nicht nur um die IT-Sicherheit, sondern auch um Datenschutz. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die IT-Sicherheit. Da war ja auch eine Frage in der kleinen Anfrage, warum das erst so spät mitgedacht wurde und nicht gleich ins OZG mit reingeschrieben wird, dass das OZG oder dass die Anwendungen bestimmte Kriterien erfüllen müssen. Wie sah denn da die Antwort aus dazu? Also man sollte sich nicht besonders für IT-Sicherheit interessieren, wenn man solche Antworten liest, weil dann kennen bestimmt alle, die mit IT-Sicherheit zu tun haben, den Honkhase aus dem Internet und aus Twitter, der würde dann sofort was dazu twittern mit so einer kleinen Brandrodung, ja, mit diesem kleinen Willi, der da so mit Feuer um sich wirft. Genau das würde man dann denken. Die Antwort war nämlich, also auch, es gibt ja auch, ne, zum Beispiel den IT-Grundschutz und eigentlich ist es jetzt nicht so schlimm, dass das später gekommen ist. Also um Jahre später, muss man dazu sagen, wurden die IT-Sicherheitsanforderungen definiert. Man hat die einfach vergessen, obwohl die im OZG drinstehen. Also im Gesetz selber schon 2017 stand drin, dass es diese IT-Sicherheitsvorgaben geben soll. Aber erst Jahre später, ich glaube 5 Jahre später, muss dieses Jahr gewesen sein, irgendwann hat man sich das überlegt, was man da für Anforderungen haben will. Und ich habe natürlich auch gefragt, was macht man denn, um potenziell in diesen vergangenen Jahren entstandene Sicherheitsrisiken zu identifizieren, die durch Unkenntnis dieser IT-Sicherheitsvorgaben da möglicherweise irgendwo schon entstanden sind. Und was macht man dann mit diesen möglicherweise Risiken? Und man macht nichts. Also die Frage, es wurden ja ganz viele Fragen auch so gar nicht beantwortet. Und die Frage, wie identifiziert man die Risiken, die wurde zum Beispiel gar nicht beantwortet und folglich auch nicht die Frage, wie man damit umgeht, sondern nur, dass es ja gar kein so großes Risiko wäre, weil es ja so allgemeine IT-Sicherheitsanforderungen gäbe und den IT-Grundschutz. Aber ich meine, dann hätten sie es auch nicht ins Gesetz schreiben brauchen und dann hätten sie es ja auch nicht nachträglich entwickeln brauchen. Also entweder braucht man diese Anforderungen oder man braucht sie halt nicht. Also offensichtlich braucht man sie. Dann kann man aber auch nicht sagen, es reicht ja, geht ja auch ohne, ist ja auch kein Risiko. Ne? Das war schon sehr abwegig. Zumindest bei der IT-Bund ist das BSI mit drin und passt auf, dass das alles sicher ist. Also das weiß ich aus sicherer Quelle. Aber auch zur ID bzw. zum Personalausweis hast du ja auch die Frage gestellt. Was ist deine Meinung dazu mit den ganzen verschiedensten Identifikationsmöglichkeiten? Kriegen wir das irgendwann mal noch auf die Reihe, dass wir hier was Einfaches, Datenschutzfreundliches hinkriegen? Na, ich hoffe, dass es irgendwann mal einen Siegeszug des elektronischen Personalausweises gibt, weil der wirklich eine sichere, datenschutzfreundliche Plattform ist und ich überhaupt nicht verstehen kann, warum man sich 30 Alternativen überlegt. Also die Haushaltsverhandlungen habe ich ja schon erwähnt, da war nicht nur das BMI da, sondern auch das BMWK. Da gibt's halt knapp 50 Millionen für Schaufensterprojekte, EID, die mit Blockchain zu tun haben. Ich meine, was zur Hölle? Für das ganze Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung gibt es im gleichen Ministerium 9 Millionen. Und ich glaube, 10 Millionen gibt es, glaube ich, für das Zendis, ja, also für den souveränen Open-Source-Arbeitsplatz und alles drumherum. Und für so eine Blockchain-Identitäten, die kein Schwein braucht, da gibt es dann halt knapp 50. Also das verstehe ich nicht. Da könnte man sich mal davon verabschieden. Das hat immerhin das BMI getan. Die haben auf Nachfrage durchaus erklärt, dass die Kombination von Blockchain und Identitäten sie jetzt auch nicht mehr so geil finden und dass sie jetzt doch stärker auf den EPA setzen wollen, also auf den Personalausweis und dass es auch ein Upgrade der Ausweis-App 2 geben soll. Mhm. Ich weiß aus anderen Quellen, die, würde ich mal sagen, verlässlich sind, dass man sich auch mit der Frage der Nutzerfreundlichkeit und wie man sie misst, näher beschäftigen will. Weil ich habe natürlich auch gefragt, wie ist denn die User Experience mit dem elektronischen Personalausweis? Da war die Antwort auch, keine Ahnung. Man weiß das nicht. Ich meine, wie kann das denn sein? Wie kann ich denn eine der wichtigsten Basisfunktionen nicht mal gucken, dass die super geil ist und dass ich das aber auch weiß? Verstehe ich nicht. Indirekt haben sie es trotzdem beantwortet, weil ich habe ein bisschen präziser noch mal in einer anderen Frage gefragt, wie hoch ist denn die Abbruchrate für die Nutzung des elektronischen Personalausweises? Und da haben sie gesagt, na ja, also für alle Server wissen sie das nicht, die da diese Dienste anbieten, aber bei Governicus konnten sie Zahlen kriegen und da ist die Abbruchrate so zwischen 42% und 47%, glaube ich, waren es. Okay. Und das ist fast jede zwei. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein E-Commerce-Unternehmen, selbst wenn ich ein kleines, dummes Startup bin, ich kann gleich wieder dicht machen. Ja. Also bei solchen Abbruchraten würde ich mal sagen, könnte man eventuell eine User Experience von ableiten. So ganz eventuell. Definitiv. War die vielleicht nicht so schön, weil sonst bricht man es ja nicht ab. Also da ist, da habe ich aber gehört, man will sich darum jetzt kümmern, dass man das besser erfasst, dass man das besser weiß, dass man auch genauer weiß, warum brechen die Leute ab, was sind die jeweiligen Knackpunkte und dass man auch ganz klar schon über eine neue Entwicklung nachdenkt oder ein Update. Und das finde ich auch gut und richtig, ja. Wobei ich sagen muss, ich bin ein ganz großer Fan von der Smart AID. Also ich kann die schon testen. Ich habe die auch, musste mir extra ein Android-Telefon dafür organisieren, eines bestimmten Herstellers, mit einer bestimmten Nummer. Und es funktioniert. Und ich finde, mit der Smart AID läuft das Ganze noch ein bisschen besser, als wenn ich meinen Ausweis hinten ranhalte, weil irgendwann habe ich keine Hände mehr frei oder mir rutscht der Ausweis raus. Die Smart AID funktioniert schon so, wie es, ja, oder sagen wir so, fast so, wie man sich das vorstellt, mit so einer Authentifizierungslösung. Ja, ich bin halt immer noch ein großer Fan von Zwei-Faktor-Authentifizierung und das habe ich halt, wenn ich meinen Ausweis dran halte. Und ich denke mal so zwischen Tür und Angel beim Ein- und Aussteigen in der S-Bahn würde man das ja eh nicht tun. Das ist ja jetzt kein Prozess, den ich täglich mache, mich mit einem hoheitlichen Identität irgendwo ausweisen und da mal kurz das Ding an mein Handy halten, fände ich nicht so schlimm. Aber es muss natürlich trotzdem besser funktionieren. Also im Moment ist es so, man muss den halt relativ lange anhalten. Je nach Handy wird das schneller verarbeitet oder langsamer. Und schon manche brechen einfach da schon ab, weil sie zu früh den Ausweis wieder wegnehmen und er noch gar nicht vernünftig übertragen hat. Also das sind alles Dinge, die kann man, glaube ich, fixen, muss man aber auch fixen. Aber es gibt ja unterschiedliche Anwendungsfälle. Also ich muss mich ja nicht regelmäßig mit so einer hohen und hochsicheren Authentifizierung wie mit dem Personalausweis, mit dem Hardware-Personalausweis irgendwo authentifizieren. Wenn ich so ein Nutzerkonto habe, wie die ID-Bund zum Beispiel, da reicht meines Erachtens so eine substanzielle Authentifizierung, um dort Dinge zu tun. Das hängt ja davon ab, was du damit machen willst. Also in dem Moment, wo du anfängst, Anträge in deinem Namen zu stellen, um irgendwelche Dinge zu kriegen oder zu machen, dann wäre das vielleicht schon nicht verkehrt, dass man da einen gewissen Grad an Sicherheit hat. Also wenn ich das benutze, um mich anstelle einer Facebook-ID irgendwo bei Drittdiensten anzumelden, da würde ich das ja fast noch eher so sehen. Aber gerade wenn ich das wirklich als Bundkonto benutze für irgendwelche Dienstleistungen, weiß ich nicht. Also es hängt dann immer noch vom Einzelfall ab. Aber wenn ich da mein BAföG mit beantrage, sollte schon klar sein, dass ich das bin. Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, da ist ja aus Verwaltungssicht gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also da sind ja, es ist nicht immer die Authentifizierung so hoch nötig. Also oftmals kriege ich eine Authentifizierung über die Antragsdaten viel besser hin, als indem ich auf den Ausweis schaue. Aber das Thema Personalausweis wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich habe noch immer noch vor, eine große und längere Sendung dazu zu machen. Die ist in Planung, aber das ist nicht ganz so einfach. Vor allem, wenn man das ganze System einfach erklären möchte. Ja, mach mal. Hör ich mir dann auch an. Genau. Also ich habe das tatsächlich so vor, dass man das auch als Schulungsmaterial benutzen kann. Für Bürgerinnen und Bürger. Das wäre echt nicht verkehrt, ja. Ist dann auch Teil der Marketingmaßnahme. Kannst du mal einen Förderantrag stellen. Vielleicht kriegst du einen Zuschuss. Genau. Ja, tatsächlich braucht es sowas viel mehr. Also, dass man auch so allgemeinen Leuten erklärt, wozu ist das gut, warum ist das in Ordnung, was hat das für Vorteile im Vergleich zu irgendwelchen anderen IDs. Genau. Macht schon Sinn. Weil wir gerade bei ID sind, es ist ja auch immer das Thema Datenschutz ein großes. Und es ist ja auch so eine Art Datenschutz-Cockpit angedacht. Und in deiner kleinen Anfrage hast du auch danach gefragt, wie sah denn da die Antwort aus? Ich befürchte schon, aber... Naja, ich habe danach gefragt, ob man halt nur sehen kann, was passiert, oder ob man auch bestimmen kann, was mit den Daten passiert. Also Zugriffe erlauben oder nicht erlauben. Und da war die Antwort, nö, es ist im Prinzip nur eine Einsicht, aber nichts, wo ich auch agieren kann. Und das ist in anderen Ländern, die bei E-Government viel weiter sind, die haben ja teilweise auch solche Cockpits, da ist das anders. Da kann ich, also ich weiß jetzt gar nicht, wir waren in der gleichen Reise mit dem Digitalausschuss zuerst in Estland und dann in Finnland. Und ich weiß jetzt ums Verrecken nicht mehr, in welchem der beiden Länder uns das mal da demonstriert worden ist. Möglicherweise haben es auch alle beide, aber eins davon hat uns das genau vorgeführt. Die hat quasi sich in ihr privates Konto da eingeloggt und hat uns auch gezeigt in diesem Cockpit, wie sie da bestimmte Erlaubnisse erteilen oder entziehen kann und aber auch sehen kann, was für Transaktionen passiert sind. Also das protokolliert da auch alle Zugriffe, aber sie kann eben, konnte da eben auch bestimmen. Und das ist mit unserem Datenschutz-Cockpit erstmal nicht geplant. Ja, und was leider. Ja, und was leider auch der Fall ist, also ich muss nochmal zurück nach Estland. In Estland kann ich in meinem Datenschutz-Cockpit jegliche Abfrage meiner Daten nachverfolgen. Ob ich die jetzt ausgelöst habe oder ob die Abfrage zwischen zwei Behörden passiert, ausgenommen natürlich Ermittlungsbehörden. Ja, dann haben wir das wahrscheinlich in Estland gesehen, weil genau so sah das aus. Genau. Da war echt jedes kleine Furz war da protokolliert. Unser Datenschutzcockpit kann das nur, wenn ich das auslöse und ich das auslöse mit meiner Steuer-ID. Das heißt, wenn Das ist ja noch blöder. Ich dachte, gerade die Sachen, die möglicherweise nicht autorisiert sind, interessieren mich ja als Bürgerin eigentlich am allermeisten. Genau. Aber so ist es nicht geplant. Es ist so geplant, dass es nur, wenn ich das mal ausgelöst habe und dann damit was angestoßen habe. Aber wenn jetzt Behörde A von Behörde B irgendwelche Informationen einholt, die nichts mit meinem direkten Antrag zu tun haben, das erfahre ich nicht. Schade eigentlich. Ja. Und das, wo man Transparenz für Bürgerinnen und Bürger schaffen und Vertrauen aufbauen wollte. Ich finde, es ist jetzt kein Beitrag in die richtige Richtung. Genau. Ich hoffe, das hört jetzt jemand und es wird nochmal geändert in dem ganzen Konzept. Aber bisher sieht es so aus. Wir werden mal dran arbeiten. Genau. Auf beiden Seiten. Auch das Thema Sanktionen für Nichtumsetzung. Das ist ja beim OZG komplett vergessen worden. OZG, ja, da wurde die Frage ja auch nicht richtig beantwortet. Ich habe gefragt explizit, ob die Bundesregierung irgendwelche Sanktionen erwägt, was ja impliziert, dass es sie noch nicht gibt und ob man darüber nachdenkt, welche einzuführen. Und die Antwort war nur, das aktuelle OZG sieht keine Sanktionen vor. Ja, weiß ich. Deshalb habe ich ja gefragt, ob sich das ändert, Mann. Und ich habe das auch nicht ohne Grund gefragt, sondern ich habe ja schon erwähnt, dass ich diverse Gespräche auch mit Bürgermeistern geführt habe. Und eine von denen hat zum Beispiel gesagt, also ehrlich mal, Kohle dafür habe ich nicht, Leute dafür habe ich nicht, meine BürgerInnen hier auf dem Dorf interessiert es jetzt auch nur sehr mäßig. Die meisten wissen nicht mal, was das ist, die haben von dem Wort noch nie gehört. Und wenn da noch nicht mal was passiert, wenn ich es einfach nicht mache, ja, warum soll ich denn? Nenn mir einen Grund. Ja, dann stehst du da und denkst, ja, das ist wirklich schwierig. Ja, welchen Grund sagt man ihm da jetzt in seiner speziellen Lage für diese eine Kommune da? Und der hat also eine klassische Brandenburger überaltete Kommune, wo so der Rollator das häufigste Fahrzeug auf der Straße ist. Und natürlich wissen die Bürgerinnen und Bürger da nicht so unbedingt, was das OZG ist. Und was das für sie bringen könnte. Vielleicht kann es ihnen ja sogar was bringen, aber sie haben einfach noch nie davon gehört, in keinem Kontext. Ja, aber letztendlich ist es für den Bürger ja auch irrelevant, ob das Ding jetzt OZG heißt. Relevant ist für den Bürger, dass er online seine Geschäfte machen kann. Ja, aber die haben ja nicht mal ein primäres Interesse. Da fehlt es an Medienkompetenz, an Internet, an Mobilfunk, an Ausstattung, an Geräten, an Angeboten. Da weiß er nicht mal, wo du anfangen sollst. Der hat erzählt, er hat einen einzigen Mensch, der in seiner ganzen Kommune für IT zuständig ist. Der ist komplett voll ausgelastet. Der hat gesagt, wie soll er dem denn jetzt noch irgendein OZG überhelfen? Mhm. Der steht ein paar Jahre vor der Rente. Der hat da eh keinen Bock mehr auf sowas. Und der sagt, er kann auch nicht riskieren, dass der abhaut. Der würde wahrscheinlich auch gar nicht abhauen. Der wird einfach ein bisschen aussitzen vielleicht, ja. Aber er hat tatsächlich explizit auf die Sanktionen hingewiesen und hat gesagt, es passiert absolut nichts, wenn ich nichts davon tue. Nichts. Ihn fragt außer mir keiner danach. Es hat keinerlei Konsequenzen. Mhm. Und dann hofft man, dass es von alleine passiert. Also nochmal kurz zur Erinnerung, ja, dieser OZG-Booster, diese 35 Dienstleistungen, die man sich da so ausgedacht hat, die sollen ja bis Dezember kommen. Und das sind welche mit, das sind, glaube ich, fast alle von denen sind kommunale Dienstleistungen. Das ist also sowas wie Ummeldung, Eheschließung, Personalausweis, das ist alles das Zeug, wo du in deinen Meldesteller dackelst, ne? Das muss in 11.000 Kommunen soll das bis Ende des Jahres kommen. Ja. Also keine Kommune von denen, mit denen ich gesprochen habe, wird das im Dezember haben. Und ich glaube auch ganz viele andere von diesen 11.000 nicht. Es gibt ja auch kein Konzept, wie ich das in 11.000 Kommunen jeweils schaffen will. Ja, wenn du das nächste Mal eine kleine Anfrage stellst, kannst du mal fragen, wie das mit Rollout und Support ausschaut. Das ist auch alles nicht mitgedacht. Das ist richtig. Ich meine, ich habe natürlich in der kleinen Anfrage gefragt, wie man denn die Kommunen dabei unterstützen will bei dem Rollout. Aber da kommt dann immer, wenn ich irgendwas mit Kommune im Satz erwähne, kommt zurück, wir dürfen ja mit Kommune gar nicht. Wir sind ja Bund und nur die Länder dürfen mit den Kommunen Sachen machen. Also sorry, tut uns leid. Aber ich meine, dann kann man ja nicht, da weiß ich doch genau, was im Dezember passiert. Da werden die sagen, ja, wir haben uns ja geeinigt auf diese 35 Dienstleistungen, aber wenn die Länder und die Kommunen das dann einfach nicht machen, ja, da können wir ja als Bund gar nichts dafür. Mhm. Da wird dann einfach mit dem Finger auf die anderen gezeigt. So wird's laufen. Also anekdotisch weiß ich, dass Kommunen mit beteiligt wurden in diesen ganzen Digitalisierungslaboren, die man im Vorfeld der Umsetzung von verschiedensten OZG-Leistungen gemacht hat. Da hat man große Workshops gemacht, die teilweise über mehrere Tage gingen. Und da waren Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen dabei. Aber ich glaube, das war das letzte Mal, als sie so wirklich gefragt wurden. Also ich kriege da auch von großen Kommunen das Feedback, also von Leuten, die da zuständig sind für E-Government und Verwaltungsdigitalisierung, dass sie keinen Gesprächskanal in Richtung Bund haben. Mhm. Dass sie viel Erfahrung haben, also gerade die Größeren machen ja OZG-Sachen, und dass sie da auch gerne Feedback geben würden und Verbesserungsvorschläge machen, aber sie haben einfach keinen direkten Kanal. Im IT-Planungsrat gibt es am Katzentisch zwei Plätze für die Kommunen. Das sind im Prinzip die großen Spitzenverbände der kommunalen Ebene. Aber so eine einzelne Kommune, egal ob groß oder klein, die 11.000 Kommunen und ein paar zerquetschte, die werden ja durch diese zwei Katzentischsitze, Katzentisch, weil die nur reden dürfen, aber nicht mitstimmen dürfen, Da werden die doch nicht hinreichend repräsentiert. Und da geht ja über diesen Weg auch viel zu viel verloren. Also gerade die praktischen Erfahrungen, die sehr konkreten, möglicherweise konstruktiven Handlungsempfehlungen und Verbesserungsvorschläge, die kommen einfach niemals beim Bund an. Und der Bund sucht auch nicht nach Wegen, wie er komplett verfassungskonform das mal sich reinholen kann. Also wenn es dieses Labore irgendwann gegeben hat, keine Ahnung. Also ich habe in meiner Anfrage nachgefragt, wie weit die Kommunen einbezogen sind und wie weit man sie mehr einbeziehen kann. Da war nur davon die Rede, die sind ja im IT-Planungsrat repräsentiert. Aber das sind sie halt genau nicht. Also das reicht einfach nicht. Es braucht da auch Kontakte auf Arbeitsebene. Und wenn man so eine Art, weiß ich, es gibt ja so Bürgerräte, ja, ab und an mal, wo man so Bürger per Zufall auswählt und dann ein paar Wochenenden über ein halbes Jahr hinweg an einem bestimmten Thema miteinander arbeiten lässt, wo die gemeinsam, ohne sich jemals vorher gekannt zu haben, in der Regel sehr kluge Ideen erarbeiten. Warum kann man denn sowas nicht mit Kommunen machen? Das kann mir keiner erklären, dass das mit der Verfassung nicht vereinbar ist, wenn der Bund sagt, wir wollen da mal mit ein paar Kommunen, von mir aus sollen die auch die Spitzenverbände auswählen, welche das sind. Ja, das können ja die auch machen. Ein paar große, ein paar kleine, ein paar Ossi, ein paar Wessi, ein paar Nord-, ein paar Südkommunen, dass man mal so ein buntes Potpourri hat. Dann lädt man die mal ein für ein Wochenende, geht vielleicht nicht so gut, aber ein paar Dienstage, Mittwoche und Donnerstage zum Beispiel, sperrt die in einen Raum und lässt die einfach gemeinsam erzählen, was ihre Erfahrungen in der Umsetzung mit dem OZG sind. Was sind die Barrieren, vor denen sie stehen, etc. und wie? Was sind ihre Ideen, wie man das verbessern könnte? Ich glaube, man würde da richtig viel lernen. Und sowas gibt's halt nicht. Ja, das ist eigentlich sehr, sehr schade, dass sowas auch nicht verstetigt werden kann. Also der Bundestag wird bei jeder Wahl größer und der IT-Planungsrat, ja, da sind die 16 Bundesländer drin, da ist der Bund drin und das war's. Und der Katzentisch. Eigentlich könnte das da wesentlich mehr auch kommunal vertreten sein. Es vernachlässigt halt die Aufgabe, die wir gerade in der Digitalisierung der Verwaltung zu bewältigen haben. Also es berücksichtigt nicht, wie dick dieses Brett ist und wie hoch der kommunale Anteil dieses Brettes ist. Mhm. Du kannst halt nicht einen Splitter am Tisch haben, wenn es um das riesenfette Brett geht. Das funktioniert nicht. Ja, was auch meines Erachtens oft vergessen wird, ist zum Beispiel das ganze Meldewesen. was jetzt auch bei diesen Booster-Geschichten ziemlich viel obendran steht. Das Meldewesen ist Bundesgesetzgebung und in der Ausführung sind die Länder. Und in der Aufsicht sind die, in der Ausführung sind die Kommunen und in der Aufsicht sind die Länder. Und der Bund macht halt dann quasi die Vorgaben und sagt dann, hier, macht mal. Aber letztendlich, wie das Ganze ausgeführt wird, da werden die Länder, werden die Kommunen komplett alleine gelassen. Aber auch schon immer. Ja, ich finde, man müsste das schon grundsätzlich ändern. Man müsste immer, wenn es eine bundesgesetzliche Regelung ist, müsste der Bund für eine einheitliche Lösung sorgen. Die kann man dann in den Kommunen hinstellen, aber sie müsste einheitlich entwickelt sein und für alle gleich. Ja. Ja, ganz früher waren ja auch die die Kfz-Behörden und Führerscheinbehörden, das waren ja früher keine Kommunalbehörden, sondern es waren ja Bundesbehörden und das hat man irgendwann mal an die Länder abgegeben, an die Kommunen, ich wechsle immer Länder und Kommunen zurzeit, wurde an die Kommunen abgegeben. Und warum macht man das nicht wieder rückgängig? Man sagt, ich habe hier meine hoheitlichen Bundesaufgaben, die kann ich doch als Bund durchführen. Dann kann ich viel, viel besser und ohne den Föderalismus beachten zu müssen, Dinge durchsetzen. Ja, man hätte das Thema der Einheitlichkeit halt auch in 11.000 Kommunen nennen. Ne? Hast du übrigens mitgekriegt, vor ein paar Tagen geisterte gerade durch die News, welche Booster-Leistung jetzt frisch online verfügbar ist als einer für alle? Nee, sag mal, welche? E-Waffe. Das war von den 35 Booster-Leistungen meine, jetzt müssen sich alle in die Luft gemalte Anführungszeichen vorstellen, die Lieblings-Booster-Leistung, weil dass man ausgerechnet bei 35 priorisierten Leistungen bis Ende des Jahres einen elektronisch beantragbaren Waffenschein machen möchte, fand ich schon wirklich sehr abwegig. Ja, aber dass der das jetzt zeigt, auch noch früher kommt, das ist also früher als alles das, was die meisten Menschen bewegt, weil sich so ummelden und Personalausweis, die Beispiele, die wir gerade hatten, heiraten. Das, was wir kriegen, ist Waffenschein. Also echt ohne Worte. Ja, ein Waffenschein wird von der Firma gebaut, für die ich arbeite, die E-Waffe. Sorry, das lässt dann. Überhaupt nicht, sorry. Also ich kenne die Anwendung, ich weiß, wie die Anwendung entsteht und wahrscheinlich ist die in die Boosterleistungen reingerutscht, so wie wahrscheinlich alle anderen, weil die schon so weit war, dass man mit ein bisschen mehr Gas geben, die bis Ende des Jahres fertig kriegt. Und wahrscheinlich sind so die Boosterleistungen ausgewählt worden und nicht nach Priorität. Ich habe natürlich genau gefragt, was die Auswahlkriterien für diese 35 Leistungen waren. Und damit sie auch genau darauf antworten, noch die Unterfrage rangehängt. Und wie genau erklärt sich diese elektronische Waffenerlaubnis nach diesen Kriterien? Diese Hälfte der Frage hat man komplett ignoriert und gar nicht beantwortet. Und vorher hat man geschrieben, dass es im Prinzip so ein Mix ist aus Priorität für die NutzerInnen. Und das Zweite habe ich vergessen. Aber es klang schon so, als ging es hauptsächlich darum, wer will das dann am meisten haben, ja? Und das ist natürlich total Quatsch. Ich meine, so ein elektronischer Waffenschein ist jetzt keine der besonders super häufigen Leistungen. Und ehrlich gesagt, wenn der ein bisschen langsamer dauert, ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Da muss ich dich leider korrigieren. Nicht nur, weil wir die herstellen, sondern weil tatsächlich die Landratsämter im Zuge der Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, eine teilweise Verhundertfachung der Antragstellungen hatten für den kleinen Waffenschein. Und das seither noch nicht so wirklich abgeebbt ist. Und das ist ja schon ein großer Aufwand. Das ist ja wirklich gruselig. Ich finde, ja, das ist ein Grund mehr, den Prozess jetzt nicht unbedingt zu beschleunigen, weil ich mir vorstelle, dass so ein paar mehr Verrückte und Querdenker jetzt auch noch Waffen im Keller haben mit einem elektronisch beantragten Ausweis. I don't know. Also mich macht das jetzt nicht happy. Ja, happy macht mich das auch nicht, aber das sind halt die Dinge, die die Kommunen aktuell drücken tatsächlich. Also die haben wirklich viel, viel Aufwand mit dem Waffenschein. Also mit dem kleinen Waffenschein. Ich habe gerade mal auf meinen kleinen Zettelchen geguckt. Also so 6,7 Millionen Kfz-Ummeldungen sind halt einfach mal eine andere Größenordnung als so ein Waffenschein. Ah, gut, dass du Kfz-Ummeldungen sagst. Selbst die 357.000 1.800 Eheschließungen im Jahr gab es 2021. Ummeldungen gibt es 8 Millionen im Jahr. Neuzulassung gibt es 2,6 Millionen im Jahr. Also wieso kommt da die Waffenerlaubnis schneller? Ja, gut, dass du Kfz sagst. Das sagt ja vielleicht IKFZ auch was, diese Lösungen. IKFZ ist die Internet-Kfz-Zulassung, Neuzulassung, Ummeldung und Abmeldung. Die gibt es inzwischen in der Version 3, IKFZ 3, vom KBA rausgegeben mit Schnittstellen und Bewertung und so weiter. Und kommt demnächst auch IKFZ 4, dass man das auch für juristische Personen machen kann. IKFZ 3 oder überhaupt IKFZ gibt es seit 6 Jahren ungefähr, funktional bundesweit. Aber? Da haben sich, aber es ist niemandem bekannt und es wird jetzt im Zuge dem ganzen OZG-Kram nochmal neu gemacht. Weil IKFZ gibt es von verschiedensten Herstellern von Fachverfahren. Es funktioniert aber. Es ist vielleicht nicht bundeseinheitlich, aber es haben alle Zulassungsstellen, haben eine Möglichkeit, online das Kfz zuzulassen, abzumelden und neu zuzulassen. Im Rahmen von IKFZ, im Rahmen von OZG wird das alles nochmal neu gemacht, weil damit das alles standardisiert wird. Warum? Das funktioniert doch schon. Das ist das auch bekannt. Für BürgerInnen nutzbar oder nur für die... da verstehe ich das auch nicht. Es ist für BürgerInnen nutzbar und es ist ja, du kannst dich vielleicht erinnern, man hat diese Ruppelplaketten eingeführt. Mhm. Und genau deswegen hat man diese Ruppelplaketten eingeführt. Da ist manchmal ein QR-Code drunter und manchmal ein Code. Und im Zuge dieser Einführung, es gibt überall, gibt es das. Vielleicht gibt es 1, 2 Zulassungsstellen, wo es das nicht gibt. Aber prinzipiell ist das bundesweit verfügbar von verschiedensten Herstellern. Das war mir der Form noch gar nicht bekannt. Siehst du mal, ich bestätige deine Theorie. Wir müssen öfter podcasten. Ja, und ich habe mit Autos nicht so viel am Hut, das kommt dazu. Ja, also das ist eins von meinen super Aufregern, dass wir Dinge, die es schon gibt, neu machen, nur weil OZG, weil Geld da ist, weil Unternehmensberatungen Geld verdienen wollen und wir vorher keine Marktsondierung gemacht haben. Es gibt, prinzipiell gibt es viele von diesen Dingen, auch das ganze Thema Anmelden und Ummelden innerhalb einer Kommune, Zuzug in eine Kommune, gibt es online. Da hat es auch garantiert schon super tolle gegeben, ne? Die man einfach hätte sich überlegen können, was davon ist auf andere wie übertragbar, wo muss man es vielleicht ein bisschen verallgemeinern. Es gibt 2 große Fachverfahrenshersteller in dem Evo-Bereich, im Einwohnerbereich, und beide haben Lösungen dafür, die online sind, die es gibt, die man als Kommune sich selbstständig erwerben muss. Aber es gibt diese Lösungen. Und was wird gemacht im Rahmen von OZG? Neu. Warum? Auch das Thema Geburtsurkunde, Eheurkunde, Lebenspartnerschaftsurkunde und so weiter, Sterbeurkunde online beantragen, geht schon seit vielen Jahren online. Nur die Kommunen mussten diese Dienste selbstständig beschaffen. Aber verschiedenste Hersteller haben hier Online-Dienste. Im Rahmen von OZG machen wir das Ganze wieder neu. Führerschein, gleiches Thema. Also diese ganzen großen Dinge gab es alle schon. Gibt es schon, laufen in vielen Kommunen, noch nicht in allen, weil da halt die Systematik eine andere war, weil die Kommunen sich halt selbstständig bemühen mussten und selbstständig einkaufen mussten. Beim OZG kommt es von oben nach unten und da machen wir einfach mal alles neu. Ich glaube, der Mangel an Transparenz ist wirklich eines der Hauptprobleme, die wir haben. Dass man also nicht nur einen Status quo nicht kennt, sondern auch nicht solche guten Erfahrungen, die es irgendwo schon gibt. Ja. Dass man nicht erstmal so scoutmäßig rumgegangen ist und geguckt hat, was ist denn da? Was davon ist richtig geil? Ja, was kann ich irgendwie nutzen? Kann ich nicht verstehen. Aber ein anderes Thema, auf das wir noch kommen sollten, das kann ich nämlich auch nicht verstehen, ist die ganze Frage der Basisdienste. Ja. Also das ist für mich ein bisschen so wie die Standards. Das muss ganz am Anfang des Prozesses stehen. Und wenn wir uns die erfolgreichen, das sind ja fast alle anderen, aber die besonders fortschrittlichen Länder, die haben eigentlich alle mit Basisdiensten angefangen. Die haben sich zuerst darum gekümmert, habe ich so ein einheitliches Payment, habe ich ein Authentifizierungsding, habe ich irgendeine Kommunikationsplattform, was man halt so als Querschnitt eigentlich überall braucht. Und das wäre natürlich auch gaga, das in jedem Land neu zu erfinden und schon erst recht nicht in jeder Kommune, sondern da macht es total Sinn, das quasi einer für alle über den Bund bereitzustellen. Und das ist ja immer noch nicht der Fall. Und da habe ich auch explizit nachgefragt, wie sieht's denn aus mit den Basisdiensten? Was ist der konkrete Zeitplan für die Umsetzung, für die verschiedenen Komponenten? Und wie verteilen sich die Verantwortungen? Weil ich gerade im Bereich Digitalisierung oder nicht nur Verwaltungsdigitalisierung, sondern Digitalisierung allgemein festgestellt habe, dass die Governance der Ampel tatsächlich noch schlechter ist als der GroKo. Das ist noch verfanzter. Die haben länger gebraucht, um sich auf irgendwas zu einigen. Und da kommen dann so vierfach Federführungen auf vier Ressorts verteilt bei raus, was natürlich den Begriff Federführung ad absurdum führt und entsprechende Ergebnisse zeitigt. Aber genau deshalb wollte ich auch für die Basisdienste mal wissen, wie sieht's aus mit den Verantwortlichkeiten? Und diese Frage hat man auch nicht beantwortet. Da hat man einfach geschrieben, die Entwicklungsstand für die Basisdienste könne man auf dem Dashboard sehen. Da sieht man aber weder einen Zeitplan noch Verantwortlichkeiten. Sieht man da einfach nicht. Da kann ich halt sehen, ein paar Länder machen schon einen gemeinsamen Bezahldienst. Ja, mhm. Der kam an anderer Stelle nochmal zur Sprache, dass man da also schon dran arbeitet. 11 Länder, glaube ich, sind da bei diesem einen Bezahldienst schon dabei. Aber andere halt noch nicht. Und da wüsste ich schon gern, wann sind die denn dabei? Und immer wenn es quasi so um Butter bei die Fische ging, wenn es darum ging, wann passiert denn irgendwas, wann kommt das OZG 2.0, wann kommen die Standards, wann kommen die Basisdienste, immer da kam nichts. Und manchmal fühlte ich mich auch richtig angeschwindelt. Also mein Lieblingsthema, habe ich am Anfang, glaube ich, in der Vorstellung schon erwähnt, ist ja zum Beispiel Open Data. Deswegen habe ich an einer Stelle auch gefragt, wie stellt man denn sicher, zum Beispiel über Mustervertragsbausteine im Rahmen des OZG, dass das, was da an Daten rausfällt und nicht personenbezogene Daten sind, dass da auch Open Data am Ende ist. Weil es ja ganz oft über Dienstleister abgewickelt wird, die dann sagen, nee, das sind meine Daten, die kriegst du nicht, liebe öffentliche Hand. Also das könnte man ja aber so Vertragsbausteine schon regeln. Ne? Und da stand in der Antwort drin, ja, also da gibt's bei der FITCO gibt's da schon so Bausteine und alles gut. Ich hatte auch nach Interoperability gefragt, das wurde gar nicht beantwortet, aber bei Open Data soll es irgendwie heißen, bei der FITCO. Ich bin ja nicht doof, das heißt, ich bin auf die Plattform raufgegangen und habe einfach mal so als Suchwort Open Data eingegeben. Es gab einen Hit, der eine Hit war, muss ich gerade mal abgucken, steht ja nicht mehr welche, das war, wenn ich mich nicht irre, war das Export von Kulturgütern als Beispiel. Da erschien tatsächlich der Hit und ich dachte schon, oh, interessant, weil das sind ja keine personenbezogene Daten, irgendwelche Kulturgüter-Export. Und dann stand aber, da war die Erwähnung auf diesem Mustervertrag-Ding, die war halt, dass es keine Klausel zum Thema Open Data gäbe. Okay. Also die Abwesenheit von Open Data war der einzige Hit, den es gab. Und ich dachte, okay, es gibt ja auf der Webseite der FITCO auch eine Ansprechperson. Ich habe also einfach den Hörer gehoben, angerufen und gefragt, sagen Sie mal, wie sieht's denn aus mit Open Data Bestandteilen? Irgendwelchen Muster, Vertragsbausteinchen? Ich konnte die Fragezeichen im Gesicht förmlich sehen, ja, über den Hörer. Also das gibt's natürlich nicht, keinen einzigen. Also sie war sich total sicher, dass sowas nicht existiert, aber in der Antwort der Bundesregierung wurde mir das da quasi vorgeschwindelt. Mhm. Das ist dann schon so ein bisschen Beschiss. Das finde ich unfein, wenn man sowas macht. Und das stimmt. Ich möchte nochmal zurück auf die Basisdienste. Mhm. Weil ganz so schlecht sind wir nämlich gar nicht in Deutschland. Wir haben Authentifizierung mit dem Personalausweis. Meinst du? Ja. Wir haben... Ich meine ja auch die Frage der Verbindlichkeit. Ne? Genau, die Verbindlichkeit, also, die muss deutlich gemacht werden. Ja. Kann man sich da überall mit einloggen? Ja. Nee, kann man nicht. Genau. Also das ist ja das Problem. Ne? Deswegen wollte ich einen Zeitplan wissen. Wann kann man das dann? Wann kann ich mit meinem Ausweis alles machen? Ja. E-Payment. Du erwähntest IPBL. Zwar ist nicht explizit, aber das ist... Ja, aber das meinte ich. Genau, das sind die 10 Länder und der Bund. Mhm. Da kommt jetzt noch ein 11. Land dazu. Da habe ich tatsächlich Insights, weil ich da im Lenkungsausschuss sitze von IPBL. Mhm. IPBL versucht natürlich überall Verbreitung zu bekommen in den verschiedenen Ländern, aber der Anschluss ist freiwillig. Und IPBL ist so eine Art, ist eine Entwicklergemeinschaft. Und ich kämpfe dafür, dass IPBL ein Produkt der FITCO wird. Aber ich bin, glaube ich, der Einzige in ganz Deutschland, der das so sieht und so hätte. Weil dann wird der IPBL endlich mal sinnvoll weiterentwickelt werden und nicht mit 11 verschiedenen Meinungen und Kommentaren an der Entwicklung gehemmt werden. Und man könnte es direkt bundesweit für alle Länder nutzen. Und einige Länder, die jetzt nicht Mitglied sind, die sind nicht Mitglied, weil ihnen das einfach zu teuer ist. Echt? Oh, das ist ja ein Hindernis. Also Geldmangel gibt es ja eigentlich nicht. Ne? Das sehen wir an diesen Millionen, die da immer noch rumliegen und einfach nicht verausgabt werden. Und es stand ja übrigens auch in der Antwort der Bundesregierung drin, dass es idealerweise ein gemeinsames Digitalisierungsbudget von Bund und Ländern geben soll zum Betrieb von OZG. EFA-Leistungen, glaube ich, war das exklusiv. Würde ja total Sinn machen. Aber auch da stand nicht, ob es nun kommt oder und wann es kommt, sondern nur, dass man Gespräche führt. Also man führt viele Gespräche laut der Antwort. Ja, nochmal zum Bezahlsystem zurück. Also da stand auch nochmal drin, dass es künftig Bezahlsysteme vom Bund, Ländern und Kommunen über standardisierte Schnittstellen geben soll. Also die sollen unterschiedliche Systeme sollen über standardisierte Schnittstellen integriert sein. Das wird wohl gerade in einem Pilotprojekt erprobt und irgendein Handlungsleitfaden soll folgen. Das stand da. Das kann ich so bestätigen. Das stimmt. Es wird hier eine Standardschnittstelle geschaffen. Meiner Meinung nach scheitert das daran, dass die E-Payment-Systeme alle ein Stück weit anders funktionieren. Und so eine Standardschnittstelle muss dann irgendwie, entweder müssen sich die verschiedenen E-Payment-Systeme einigen auf einen Mindeststandard, oder, was in meinen Augen wesentlich sinnvoller wäre, wir würden das momentan führende System allgemeinverbindlich machen. Also ich verstehe ehrlich gesagt, mir fehlt absolut jedes Verständnis dafür, dass sich 12 verschiedene Bezahlsysteme haben. Also da, ich möchte, wenn ich bei der öffentlichen Hand was bezahlen will, das soll schon vom Look and Feel so sein, dass ich sofort erkenne, das ist das Bezahlsystem der öffentlichen Hand. Es ist einfach, ich verstehe es, es ist sicher und es ist immer das Gleiche. So wie jeder weiß, wie PayPal aussieht, wenn man irgendwo rumshoppt und drückt auf, ich zahle mit PayPal, da geht halt immer das gleiche Fenster aus, sieht immer gleich aus. Sowas Ähnliches für Bezahlung gegenüber irgendwas mit Staat. Alles andere ist historisch gewachsen. Ist Bullshit. Ja gut, ja, ist für ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte vielleicht eine okaye Antwort, aber jetzt halt langsam nicht mehr. Also jetzt könnte man mal auch einen Schritt weitergehen und die Nutzerzufriedenheit und die Usability in den Vordergrund stellen. Ich bin da ganz bei dir. Also ich bin manchmal in Besprechungen und Sitzungen, wo ich mir auch die Hand an den Kopf knallen möchte, aufgrund der Verbohrtheit mancher, die auf, ich weiß nicht, worauf die sich beziehen, aber irgendwie wahrscheinlich Einflussverlust oder ähnliches. Keine Ahnung. Mir tun wirklich ein bisschen immer die leid, die direkt auf solchen Projekten sitzen. Und ich nenne die immer so Goldnuggets. Ja, es gibt in jeder Behörde gibt's diese Goldnuggets von Leuten, die super kompetent sind, super motiviert sind und die ganze Zeit nur gegen Barrieren rennen. Man macht denen einfach das Arbeiten schwer. Also es ist nicht so, als gäbe es da nirgendwo solche Leute. Die gibt's echt überall. Die sitzen manchmal gar nicht auf den Stellen, die dafür zuständig sind, sondern mehr so drumherum. Häufiger zumindest ist mir das so begegnet. Aber wenn man die einfach mal, die Bock haben, machen ließe für diese gemeinsame Sache, wir könnten ganz woanders sein. Aber man macht nicht bewusst denen das Arbeiten schwer. Das macht einfach das System. Das ist einfach so. Das ist einfach so gewachsen. Und Vorsatz ist da wahrscheinlich in den seltensten Fällen dabei, aber trotzdem ist ein bisschen wie bei gläsernen Decken für Frauen in Führungspositionen. Es geht ja auch keiner morgens zur Arbeit und sagt, heute diskriminiere ich meine Frau, sondern das sind ja auch gewachsene Diskriminierungen, die mit der Zeit entstanden sind. Aber ich muss doch anerkennen, dass diese Barrieren da sind und mich dann einfach mit der Frage beschäftigen, wie kriege ich die denn weg? Wie mache ich das? Ist ja nicht, eigentlich ist das Leben erleichtern ja noch nicht mal eine korrekte Bezeichnung. Ja, wie verhindere ich, dass es schwer gemacht wird? Ist die korrektere Beschreibung des Zustands. Ich versuche regelmäßig solche Themen hier im Podcast auch anzusprechen. Ich hoffe, dass den einen oder anderen Samenkorn ich säen konnte bisher. Ich bin mir ganz sicher. Die Goldnuggets hören alle regelmäßig von manchen, den Podcast. Von einigen weiß ich, dass das stimmt. Vermehren sich und wachsen ein bisschen. Wir treffen uns auch regelmäßig einmal im Monat zu einem Afterwork. Das ist übrigens auch eine ganz nette Veranstaltung. Wie digital oder physisch? Ich wollte gerade sagen, weil die sind doch verteilt auf ganz Deutschland. So ja, überall. Und das ist inzwischen eine ganz nette und entspannte Runde geworden. Jeder hat was zum Trinken dabei. Wenn man noch nichts gegessen hat, isst man nebenbei. Wie halt, wenn man abends nach der Arbeit in die Kneipe um die Ecke geht und noch Kollegen trifft. Jetzt hast du das Wort deswegen, Essen gesagt. Ich glaube, wir müssen jetzt so langsam zum Ende kommen. Ich höre förmlich durchs Mikrofon deinen Magen. Ich habe wirklich großen Hunger. Knurr, knurr. Also wenn einer was knurren hört, ihr wisst warum. Der Tag war lang. Zwischendurch gab es keine Mittagspause. Anke, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du bei mir warst. Ich war auch gerne da draußen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Nicht nur so auf der Treppe wie auf der B&B. Ich wollte gerade sagen, wir sind uns ja gerade erst über den Weg gelaufen. Ja, da warst du auf dem Weg und ich auf dem Weg und... Ja. Und ich war, glaube ich, war ich nicht auf dem Weg zu irgendwas, wo ich was aktiv machen musste und war gerade ein bisschen gestresst und im Geist schon, weil ich weiß nicht, ob es dieser Vortrag zur Nachhaltigkeit war oder eins. Ich weiß nur, ich war nicht richtig gesprächsfähig. Das nehme ich dir auch überhaupt gar nicht übel, weil ich weiß, wie das ist. Du warst ja in mehreren Vorträgen, 3 oder 4 sogar, glaube ich, und Panels und. Ja, ein Vortrag und 2 Panels, genau. Genau, war eine schöne Veranstaltung, war auch schön, dich dort zu treffen. Schön, dass du hier bei mir im Podcast warst. Vielen, vielen Dank. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Feedback immer gern in den Kommentaren. Wer Anke erreichen will, erreicht Anke über Twitter auf jeden Fall. Und ich wünsche euch allen schönen Tag, schönen Abend. Bis demnächst. Und ganz neu, wenn ich so kleine Eigenwerbung machen darf, gibt es übrigens meinen Ausschussreport nicht mehr als Video, sondern als Podcast. Und die Nummer 1 ist jetzt online auf meiner Webseite verfügbar und wird auch noch vertwittert. Und demnächst auch bei podvorgaff.de. Fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von Podcast.haus.